Galaxy Weekend. Sur Galaxy. We'll be right back. Galaxy. We'll be right back. Galaxy.

what's a guy like you do with a big house like this anyhow? I love to party. Scheiße, bitte doch mal mitkommen, Alter. Ich bin nicht gewöhnt, mich auf meine Scotchie. Ich weiß, was geht. Ja, Leute, ich hebe mein Glas auf den fiesen Mixer, echt. Thank you. We'll be right back. It's not over.